die Verbote empört, wurden mit Drogen verhört. Das System checkt seine Macht, es steuert nur Leid und Angst. Wir sind bereit für die Schlacht. Wir sehen uns so nach dem Meinen und Ernst dann rettet. Schon viel zu lang wurden wir unterdrückt und angekettet. Wir haben alles verwettet für die Chance auf ein Leben im Einklang mit uns selbst, sich in Balance zu bewegen. Nicht nur in Trance begegnen, sondern klare Gedanken fassen. Das versuchen die zu verhindern mit ihren kranken Waffen, um sich bekannt zu machen. Gehen jetzt fast alle über Leichen und sobald sie dann verblassen, werden sie ihr Schicksal teilen. Das scheint die Option, die als letztes übrig ist, um ein wenig zu bewegen in einer Welt so kühl und trist. Ich hab mich aufgewühlt, verpisst in meine Traumwelt. Und wenn auch du die Propaganda Lügen für vertraut hältst, dann verdammt pass auf. So nimmt alles seinen Lauf, sie manipulieren dich und dann studieren sie dich auch. Das, was ich wirklich brauch, ist endlich wieder Ruhe. Also wo ist der Auserwählte und seine Schicksalsfuge? Wir sind am Boden zerstört, doch haben den Boden gehört. Sind verlogen, ausgetört, uns haben die Verbote empört. Wurden mit Drogen verhört, das System checkt seine Macht. Es streut nur Leid und Angst, wir sind bereit für die Schlacht. Wir sind am Boden zerstört, doch haben den Boden gehört. Sind verlogen, ausgetört, uns haben die Verbote empört. Wurden mit Drogen verhört, das System checkt seine Macht. Es streut nur Leid und Angst, wir sind bereit für die Schlacht. Es geht drunter und drüber, das ermuntert die Lügner, Intrigen zu verbreiten. So streiten einst verbundene Brüder, auch mein geschultes Gegenüber hält sich nicht weiter zurück. Auch der so kluge Betrüger wird dir leicht zerdrückt. Jeder schleicht gebückt, keiner steht mehr aufrecht, keiner scheint hier mehr sicher. Also bitte lauft jetzt, ja ich bin auch entsetzt über dieses Ausmaß, wie plötzlich die geballte Kraft des Krieges auftraf. Bis ich wieder raus darf, werden Monate vergehen. Alles was ich auch warf, konnte nicht so lange bestehen. Doch die Strafe war abzusehen, Einzelarrest im Knast. Und so habe ich den Auf des Auserwählten verpasst. Er sprach von Stress und Hast und davon uns zu verändern, um uns endlich abzuwenden von diesen klugen Plänen. Es wäre Zeit zum Schlendern, denn so käme das zurück, was wir verloren haben auf der Suche nach dem Glück. Wir sind am Boden zerstört, doch haben den Boden gehört. Sind verlogen, ausgetört, uns haben die Verbote empört. Wurden mit Drogen verhört, das System checkt seine Macht. Es streut nur Leid und Angst, wir sind bereit für die Schlacht. Wir sind am Boden zerstört, doch haben den Boden gehört. Sind verlogen, ausgetört, uns haben die Verbote empört. Wurden mit Drogen verhört, das System checkt seine Macht. Es streut nur Leid und Angst, wir sind bereit für die Schlacht. Es ist ein innerer Kampf und wir müssen ihn austragen. Und erst dann werden sie die Macht über uns verloren haben. Wir werden herausragen und in Sphären aufsteigen, die wir nie erträumten. Liebe ohne Scherben austeilen, werden von innen heraus heilen, ganzheitlich erscheinen, den schlimmsten Feinden ihre Mangel Weitsicht verzeihen, den Streit schlicht beweinen. Denn ihr war es nie wert, die Menschheit zu vereinen, schafft man nicht mit dem Schwert. So vieles war verkehrt, hatten die falschen Glaubenssätze, vieles macht nicht glücklich. Die ganzen vertrauten Schätze, das Festhalten an Dingen, wohl unsere größte Schwäche, weil sie uns dazu zwingen. Manche verneint böse Lächste, im Streit die Größe erweckte, die ihr nie verdient hätte, Zeit das Bös verdreckte, was mancher niemand entdeckte. Zu schlagen, dir zu begraben, um zurückzukehren, die Narben zu pflegen, gefundenes Glück zu verehren. Zerstört, doch haben den Boden gehört. Sind verlogen, ausgetört, uns haben die Verbote empört. Wurden mit Drogen verhört, das System checkt seine Macht. Es streut nur Leid und Angst, wir sind bereit für die Schlacht.